Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 9. Der Feind greift an. Es war schon Mittag, als die Gefährten unter Aragons Führung vor sich im blassen Oktoberlicht eine grau-grüne Böschung sahen, die wie eine Brücke zum Nordhang der Wetterspitze hinaufführte. Sie beschlossen, sich gleich zum Gipfel aufzumachen, solange der Tag noch hell war. Sich zu verbergen war nicht länger möglich. Sie fanden eine Senke, an deren tiefster Stelle eine schalenförmige Mulde mit grasbewachsenen Wänden war. Dort ließen sie Sam und Pippi mit dem Pony und dem Gepäck. Die drei anderen gingen weiter. Nach mühseliger Kletterei erreichten sie den Gipfel. Oben fanden sie das weite Rund von Mauerwerk, von dem Aragorn gesprochen hatte. In der Mitte aber war ein Hügel von Schottersteinen, geschwärzt wie von Feuer. Das Gras war hier versenkt. Am Rande der Ruine hatten sie einen weiten Blick nach allen Seiten. Unter sich sahen sie die alte Straße, die vom Westen kam und bergauf, bergab lief, bis sie im Osten hinter einem dunklen Landrücken verschwand. Keine Spur von Gandalf. Ich weiß nicht. Eigentlich ist er ein schneller Reiter. Aber seht mal, der Stein hier. Er ist weiß und liegt doch mitten zwischen den angekohlten anderen Steinen. Ja, tatsächlich. Den hat kürzlich jemand in der Hand gehabt und hierher gelegt. Was haltet ihr von diesem Zeichen? Was für ein Zeichen? Da ist etwas eingeritzt. Ein Strich, ein Punkt und noch drei Striche. Der Strich könnte eine G-Rune sein. G? Wie Gandalf? Aber was könnten die Zeichen bedeuten? Dass Gandalf am 3. Oktober hier war. Das wäre vor 3 Tagen gewesen. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass er in Eile war und Gefahr drohte. Dass er keine Zeit hatte, ausführlicher zu schreiben. Dann müssen wir vorsichtig sein. Ich vermute, er ist angegriffen worden. Aber mit welchem Ergebnis kann ich nicht sagen. Er ist nicht hier. Und wir müssen jetzt allein den Weg nach Bruchtal finden. Wie weit ist es noch bis dahin? Ich weiß nicht, ob jemals einer die Straße jenseits von Bree gemessen hat. Manche sagen, es ist so und so weit, andere sagen so und so. Ich denke, es werden 14 Tage sein, die wir brauchen. 14 Tage? Was da alles passieren kann? Frodo war sich an diesem einsamen Ort zum ersten Mal seiner Heimatlosigkeit und der Gefahr völlig bewusst. Er wünschte, das Schicksal hätte ihn in dem ruhigen und geliebten Auenland gelassen. Er starrte hinunter auf die Straße, die nach Westen führte, nach Hause, und sah 2 schwarze Pünktchen. Schaut, schaut! Auf dem Boden, sage ich! Was ist das? Ich fürchte das Schlimmste. Sie kommen langsam näher. Ja, kein Zweifel, der Feind ist da. Wo sind Sam und Pippin? Wir müssen sie warnen. Sam und Pippin waren nicht müßig gewesen. Sie hatten das kleine Tal und die umgebenden Hänge erforscht. Nicht weit weg hatten sie an einer Quelle Fußabdrücke gefunden, die nicht älter als 2 Tage sein konnten. Auch eine Feuerstelle mit aufgestapeltem Holz hatten sie entdeckt. Wer immer das Zeug hierher gelegt hatte, wollte offenbar wiederkommen. Da kommen Frodo, Merry und Aragorn. Müsst ihr zwei denn alle Spuren zertrampeln? Lass mal sehen. Tja, Waldläufer sind hier gewesen. Aber es sind auch neuere Spuren, die nicht von Waldläufern stammen. Zumindest diese hier sind von schweren Stiefeln gemacht worden. Viele Stiefel, sage ich euch. Sollten wir uns dann nicht lieber davon machen, Herr Aragorn? Mir gefällt's hier nicht. Mir gefällt der Ort auch nicht. Aber wie sollen wir einen besseren erreichen, ehe die Nacht hereinbricht? Die Straße wird beobachtet. Wir müssten sie überqueren. Es wird schwer sein. Können die Reiter überhaupt sehen? Ich dachte, die schnüffeln nur, zumindest bei Tage. Sie selbst sehen die Welt des Lichts nicht so wie wir, aber ihre Pferde können sehen. Und sie bedienen sich der Menschen und anderer Geschöpfe als Speer. Unsere Gestalten werfen so etwas wie Schatten in ihrem Geist, die nur die Mittagssonne zerstört. In der Dunkelheit nehmen sie viele Zeichen und Formen wahr, die uns verborgen sind. Zu jeder Zeit aber riechen sie Blut. Außerdem zieht der Ring sie an. Gibt es denn kein Entkommen? Noch ist Hoffnung. Nehmen wir dieses Holz. Feuer wird unser Schutz sein. Sauron kann sich des Feuers wie aller Dinge für seine bösen Zwecke bedienen, aber diese Reiter lieben es nicht. Da können wir doch gleich rufen. Hier sind wir. Das haben wir schon längst getan. In der tiefen, geschützten Mulde entfachten sie ein Feuer und bereiteten eine Mahlzeit. Die Kälte nahm zu mit der Dunkelheit. Frodo und seine Gefährten hatten sich am Feuer zusammengekauert. Aragorn, ein wenig abseits sitzend, brauchte eine Pfeife und begann, ihnen Geschichten zu erzählen. Er erzählte ihnen von den Königreichen der Elben und sie betrachteten sein fremdartiges, lebhaftes Gesicht, das von der Glut des Feuers angeleuchtet wurde. Plötzlich erschien ein bleiches Licht über dem Gipfel der Wetterspitze. Der Mond war aufgegangen und die Sterne verblassen. Im selben Augenblick sahen sie auf der Spitze des Berges vor dem aufgehenden Mond etwas Kleines und Dunkles. Sam und Merry standen auf und gingen ein Stück vom Feuer weg. Frodo und Pippin blieben schweigend sitzen. Alles schien ruhig und still. Aber Frodo fühlte, wie sich eine kalte Furcht schwer auf sein Herz legte. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich fürchte mich plötzlich. Ja, das Gefühl, es kriecht etwas den Abhang rauf. Hast du was gesehen? Nein. Nur gefühlt, ja. Aber ich habe etwas gesehen. Dort hinter dem Schatten der Berggipfel. Zwei oder drei schwarze Gestalten. Bleibt dicht am Feuer. Das Gesicht nach außen. Und nehmt ein paar Stöcke in die Hand. Psst. Was ist das? Über den Rand der Mulde erhob sich ein Schatten. Er wuchs und wuchs. Bald konnte kein Zweifel mehr daran sein. Drei oder vier schwarze Gestalten standen dort auf dem Hang und schauten auf sie herab. Mir ist so kalt, Herr. Sei still, Sam. Bleib stehen. Nicht hinlegen. Bleib doch stehen. Entsetzen überkam Pippin und Merry und sie warfen sich flach auf den Boden. Sam wich zurück an Frodos Seite. Frodo zitterte, als ob er fröre. Aber seine Angst ging in der plötzlichen Versuchung unter, den Ring aufzustreifen. Das Verlangen packte ihn so sehr, dass er an nichts anderes denken konnte. Irgendetwas schien ihn zu zwingen, alle Warnungen zu missachten. Schließlich zog er langsam das Kettchen heraus und ließ den Ring auf den Zeigefinger der rechten Hand gleiten. Obwohl alles wie vorher blieb, düster und dunkel, wurden die Gestalten sofort erschreckend deutlich. Es waren fünf große Gestalten. In ihren weißen Gesichtern brannten gnadenlose Augen. Unter ihren Mänteln hielten sie Schwerter aus Stahl. Ihr Blick fiel auf ihn und durchbohrte ihn, als sie auf ihn zustürzten. Verzweifelt zog er sein Schwert. Es flackerte rot wie ein brennendes Holzscheit. Oh, Elbereth Giltoniel! Frodo führte einen Hieb gegen die Füße seines Gegners. Aber es war zu spät. Er fühlte einen Schmerz, als ob ein Pfeil aus vergiftetem Eis seine linke Schulter durchbohre. Gerade als er in Ohnmacht sank, sah er wie durch einen Nebel Aragorn aus der Dunkelheit springen, mit einem flammenden Holzscheit in jeder Hand. Mit letzter Kraft zog Frodo den Ring vom Finger und verschloss ihn in der rechten Hand. Als er wieder zu sich kam, spürte er, dass er am Feuer lag. Der Morgen graute bereits. Was ist geschehen? Wo ist der bleiche König? Beruhigt euch, Herr. Die Gefahr ist vorüber. Steht nicht herum. Macht Wasser warm. Haltet das Feuer in Gang. Er ist nicht tot. Aber fast. Dein Frodo ist aus härterem Holz geschnitzt, als ich vermutete. Er wird, glaube ich, der bösen Macht der Wunde länger widerstehen, als seine Feinde erwarten. Schaut diesen Mantel. Seht ihr den Riss? Das war der Streich von Frodos Schwert. Und die einzige Wunde, die er dem Feind beibrachte, fürchte ich. Verhängnisvoller für ihn war der Name Elbereth. Und verhängnisvoller für Frodo war dies. Ein Messer. Wie dünn es ist. Und was für ein kalter Glanz auf ihm liegt. Als Aragorn das Messer vom Boden aufhob, verging es plötzlich, verschwand wie Rauch in der Luft. Und nur das Heft blieb in seiner Hand. Alle starrten sprachlos auf Aragorn. Nach einer Weile setzte er sich, griff in seinen Beutel und nahm lange Blätter einer Pflanze heraus. Um diese Blätter zu finden, bin ich weit gegangen. Denn diese Pflanze wächst nicht in den kahlen Bergen. Er warf die Blätter in kochendes Wasser und badete mit dem Sud Frodos Schulter. Der Duft des Dampfes war erfrischend. Und diejenigen, die unverletzt waren, spürten, wie ihr Geist ruhiger und klarer wurde. Das Kraut hatte aber auch Macht über Frodos Wunde. Denn er merkte, wie der Schmerz und auch das Kältegefühl in seiner Seite nachließen. Doch das Leben kehrte in seinen Arm nicht zurück und er konnte die Hand weder heben noch gebrauchen. Er machte sich Vorwürfe wegen seiner Willensschwäche, denn er erkannte jetzt, dass er, als er den Ring aufsetzte, nicht seinem eigenen Verlangen gehorcht hatte, sondern dem Befehl seiner Feinde. Wird mein Herr wieder gesund werden? Verzweifle nicht. Sam, vertraue mir. Sie brachen von der Wetterspitze in südlicher Richtung auf. Frodo konnte unmöglich laufen. Deshalb teilten die vier anderen das Gepäck unter sich auf und ließen Frodo auf dem Pony reiten. Vorsichtig umgingen sie die südwestlichen Berghänge und kamen wieder auf die Straße. 4 Tage verstrichen. Die Wetterspitze versank hinter ihnen, die fernen Berge rückten etwas näher. Am Ende des 6. Tages erreichten sie den Gipfel eines gemächlich ansteigenden Rückens. Wir müssen wieder eine Zeit lang auf die Straße zurück. Da unten fließt die Weißquell. Über sie führt die letzte Brücke. Und der Fluss dort weiter hinten? Das ist die Lautwasser. Sie kommt vom Bruchtal herunter. Dort finden wir nur eine Furt. Wir müssen über beide Flüsse. Erst einen, dann den anderen, Pippin. Es wird schon gehen. Hoffentlich ist die Brücke über die Weißquell nicht besetzt. Hoffentlich. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder hinunter auf die Straße. Sam und Aragorn gingen voraus. Aber sie sahen weder Fußgänger noch Reiter. Sie eilten weiter und nach 2 Meilen etwa sahen sie die letzte Brücke vor sich am Fuße eines steilen Hangs. Aragorn ließ die Gefährten in Deckung gehen, während er selbst das Gelände erkundete. Na, Aragorn, was hast du gesehen? Gesehen habe ich nichts, aber gefunden habe ich etwas. Seht. Ein Edelstein. Ich fand ihn im Straßenschmutz mitten auf der Brücke. Es ist ein Beryll, ein Elbenstein. Ein Elbenstein. Wie schön er aussieht. Ob er absichtlich dorthin gelegt wurde oder nicht, ich will ihn als Zeichen nehmen, dass wir die Brücke passieren dürfen. Und tatsächlich überquerten sie ungefährdet die Brücke. Tag für Tag wanderten sie weiter und bald begannen Berge, sie einzuschließen. Aragorn war besorgt. 10 Tage waren sie jetzt unterwegs. Die Vorräte wurden knapp und das Wetter wurde immer schlechter. Frodos Wunde quälte ihn mehr und mehr. Das Gefühl von tödlicher Kälte ließ ihn nachts nicht schlafen. Er warf sich herum und lauschte ängstlich den geheimnisvollen Nachtgeräuschen. Am nächsten Morgen wollte Aragorn auf den Berg steigen. Nach einiger Zeit kam er zurück. Nachdenklich schüttelte er den Kopf. Er hatte sich umgeschaut. Er hatte nur Wildnis und Berge gesehen. Wenn wir so weitergehen, kommen wir in die Ettentäler. Das ist Trollland. Ich kenne es kaum. Wir müssen uns irgendwie zur Lautwasserfurt durchschlagen. Was ist nur mit meinem Herrn los? Seine Wunde war nur klein und hat sich schon geschlossen. Es ist nichts mehr zu sehen. Nur eine kalte weiße Stelle auf seiner Schulter. Frodo ist von den Waffen des Feindes vergiftet worden. Es ist Böses am Werk. Aber gib die Hoffnung nicht auf, Sam. Sie zogen weiter und fanden nach langem Marsch endlich die Straße. Erschöpft hielten sie an. Wie still sie da liegt. Von Wanderern keine Spur. Horcht. Von wegen keine Wanderer. In die Büsche! Das klingt nicht wie das Pferd eines schwarzen Reiters. Trotzdem, Vorsicht. Es klingt viel, viel freundlicher. Seht doch, ein weißes Pferd. Das ist Glorfindel. Der Erste an Elronds Hof. Heil dir, Glorfindel! Heil dir, Aragorn. Gut, dass wir uns endlich treffen. Ich war ausgesandt, euch zu suchen. Dann ist Gandalf in Bruchtal? Nein, noch nicht, als ich losritt. Mir fiel es zu, die Straße zu überwachen. Und ich kam zur Brücke und ließ ein Zeichen für euch dort liegen. Wir haben es gefunden. 3 von Saurons Dienern waren auf der Brücke. Doch sie zogen sich zurück und ich verfolgte sie nach Westen. Ich stieß noch auf 2 weitere. Doch die wandten sich nach Süden. Seitdem habe ich eure Spur gesucht. Vor 2 Tagen fand ich sie und folgte ihr über die Brücke. Kommt schnell mit mir. Wir müssen die Gefahr der Straße auf uns nehmen. Es sind 5 Reiter hinter uns. Und wenn sie eure Spur auf der Straße finden, werden sie wie der Wind hinter uns herreiten. Wo die anderen 4 sein mögen, weiß ich nicht. Was ist mit dir, Frodo? Warum schwankst du? Mein Herr ist verletzt. Er braucht Ruhe. Die Schwarzen haben uns angegriffen und ihn mit einem Messer verwundet. Sieh dir das Heft an. Böse Dinge stehen auf diesem Heft. Behalte es, Aragorn, bis wir zu Elronds Haus kommen. Ich führe euch. Frodo, du reitest auf meinem Pferd. Hab keine Angst. Mein Pferd lässt seinen Reiter nicht fallen. Und kein schwarzes Pferd wird es einholen können. Am späten Nachmittag kamen sie zu einer Stelle, wo die Straße in die dunklen Schatten von Kiefern eintauchte und dann in einem tiefen Durchstich mit steilen, feuchten Wänden aus rotem Stein verschwand. Ihre Schritte riefen ein Echo hervor und es klang, als ob sie verfolgt würden. Dann trat die Straße gleichsam durch einen Torweg ins Freie. Dort am Fuße eines steilen Abhangs sahen sie etwa eine Meile flaches Land und dahinter die Furt von Bruchtal. Es war immer noch ein Echo zu hören, wie von Füßen, die ihnen durch den Tunnel folgten. Fliehe, Frodo, fliehe! Der Feind ist über uns! Das weiße Pferd machte einen Satz, die Hobbits rannten den Abhang hinunter, Glorfindel und Aragorn folgten. Da, die schwarzen Reiter! Reite, reite, Frodo, reite voraus! Er gehorchte nicht sofort, denn ein seltsames Widerstreben ergriff ihn. Er ließ sein Pferd im Schritt gehen und schaute sich um. Aus dem Durchstich, den sie gerade verlassen hatten, ritt ein schwarzer Reiter. Er zog die Zügel an und hielt. Ein zweiter folgte ihm und dann noch einer und noch einer. Die Reiter saßen auf ihren großen Rössern wie Statuen, dunkel, starr, während der Wald und das Land ringsum wie im Nebel zurückzuweichen schienen. Plötzlich wusste er in seinem Herzen, dass sie ihm wortlos befahlen, zu warten. Da erwachten in ihm Furcht und Hass zugleich. Seine Hand ließ den Zügel los und griff nach dem Heft seines Schwerts. Rot blitzte es auf, als er es aus der Scheide zog. Und hinter ihm erhob sich Glorfindels Stimme. Dorolin!